Erster, es ist besser, ein trockenes Stück Brot in Ruhe zu essen, als ein Haus voller Festessen zu haben, wenn es Streit gibt. Zweiter, ein kluger Diener kann über einen Sohn herrschen, der Schande bringt, und er wird das Erbe unter den Brüdern aufteilen. Dritter, ein Tiegel ist für Silber und ein Ofen für Gold da, aber Jahwe prüft die Herzen der Menschen. Vierter, ein böser Mensch hört auf schlechte Worte, und ein Lügner achtet auf eine Zunge, die Schaden anrichtet. Fünfter, wer einen armen Menschen verspottet, beleidigt damit seinen Schöpfer, und wer sich über das Unglück anderer freut, wird nicht ungestraft bleiben. Sechste, Enkelkinder sind die Krone der alten Menschen, und die Väter sind der Stolz ihrer Kinder. Siebter, würdevolle Worte passen nicht zu einem Narren, und noch weniger passen lügnerische Worte zu einem angesehenen Menschen. Achter, ein Bestechungsgeschenk ist für den, der es annimmt, wie ein wertvoller Stein, denn überall, wo man es einsetzt, scheint es Erfolg zu bringen. Neunter, wer einen Fehler vergibt, sucht Liebe, aber wer eine Sache immer wieder anspricht, trennt gute Freunde voneinander. Zehnter, ein Tadel wirkt bei einem klugen Menschen tiefer als 100 Schläge bei einem Narren. Elfter, ein Rebell will nur Böses, aber ein grausamer Bote wird gegen ihn gesandt. Zwölfter, es ist besser, einer Bärin zu begegnen, deren Junge geraubt wurden, als einem Narren in seiner Dummheit zu begegnen. Dreizehnter, wenn jemand Gutes mit Bösem vergilt, wird das Böse sein Haus nicht verlassen. Vierzehnter, wenn ein Streit beginnt, ist es, als würde man Wasser freilassen, deshalb höre auf zu streiten, bevor es zu schlimm wird. Fünfzehnter, wer einen Schuldigen freispricht und einen Unschuldigen verurteilt, der ist für Jahwe abscheulich. Sechzehnter, was nützt einem Narren Geld, um Weisheit zu kaufen, wenn er doch keinen Verstand hat? Siebzehnter, ein Freund liebt zu jeder Zeit, und in der Not zeigt er sich wie ein Bruder. Achtzehnter, ein unverständiger Mensch ist, wer Handschlag gibt und für seinen Nächsten Bürgschaft übernimmt. Neunzehnter, wer Streit liebt, liebt auch Sünde, und wer sein Tor zu hoch baut, sucht den Einsturz. Zwanzigster, wer ein verdorbenes Herz hat, findet kein Glück, und wer mit seiner Zunge lügt, gerät ins Unglück. 21. Wer einen Narren als Kind hat, dem bringt es Kummer, und der Vater eines Narren kann sich nicht freuen. 22. Ein fröhliches Herz ist wie eine gute Medizin, aber ein trauriges Gemüt schwächt den Körper. 23. Ein gottloser Mensch nimmt heimlich Bestechung an, um das Recht zu beugen. 24. Ein kluger Mensch hat die Weisheit vor Augen, aber ein Narr schaut in die Ferne und verliert den Blick für das Wichtige. 25. Ein törichter Sohn ist eine Last für seinen Vater und bereitet seiner Mutter großen Kummer. 26. Es ist nicht gut, einen unschuldigen Menschen zu bestrafen, und es ist noch viel schlimmer, angesehene Leute zu schlagen. 27. Wer seine Worte zurückhält, ist einsichtsvoll, und ein ruhiger Mensch ist vernünftig. 28. Auch ein Narr kann als weise gelten, wenn er schweigt, und wenn er seine Lippen verschließt, wird er für verständig gehalten.